Der Vertreter des Weltkinderhilfswerkes in der DVRK, Oyun Saikan Dendepnorov, überreichte am 18. August dem Außenminister der DVRK, Lee Yong-ho, sein Beglaubigungsschreiben. Nach der Entgegennahme des Beglaubigungsschreibens führte der Außenminister mit dem Vertreter ein Gespräch.